im Zusammenhang damit, dass Japan einen gegen die TVRK gerichteten Erdsatelliten zum militärischen Zweck startete, beantwortete ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK am 2. Juni die Frage des Reporters der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt: Am 1. Juni vormittags startete Japan vom kosmischen Zentrum Tanegashima in der Präfektur Kagoshima aus unter dem Deckmantel der Erdlokalisation einen faktisch gegen die TVRK gerichteten Spionagesatelliten. Seit 2003 brachte Japan viele Spionagesatelliten ins Weltall und treibt mit deren Hilfe eine ständige Spionage gegen die TVRK. Japan bezeichnet die Selbstschutzmaßnahmen der TVRK, die die Verteidigung des Friedens und der Sicherheit in der Region zum Ziel haben, als Drohung und Provokation, stempelt sogar den gerechten und legitimen Start ihrer Erdsatelliten für die Weltraumerschließung zu friedlichen Zwecken zum Start von ballistischen Raketen und erweitert stufenweise die Sanktionen und den Druck auf sie. Damit verfolgt Japan die Absicht dazu, einen Vorwand für die Verwirklichung seiner räuberischen militaristischen Ambitionen zu finden. Es ist ein extremes Doppelkriterium, das die USA und ihre Handlanger, die den Start der Erdsatelliten der TVRK zu friedlichen Zwecken böswillig kritisierten, kein einziges Wort über den höchst gefährlichen Satellitenstart Japans sagen. Nun hat Japan kein Recht mehr dazu, der TVRK Vorwürfe zu machen, auch wenn diese etwas über den Luftraum von Japan abschießen mag. Die feindselige TVRK-Politik Japans wird bloß seinen Selbstuntergang beschleunigen.